Ich habe keine Angst, aber früher ja, viel Angst. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guten Abend. Mein Name ist Jevin Jolie. Ich bin Kurdin aus Syrien und lebe schon lange in Deutschland. Ich bin Marian Goschulte. Ich komme aus Kenia und hier ist mein Zuhause. Und ich bin Claudia Wegener, auch bekannt als Radio Continental Drift. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Hörbar. Eine Sendung produziert von zugewanderten und geflüchteten Frauen, die in Hamm eine zweite Heimat gefunden haben. Asyl zu ersuchen ist kein Verbrechen, es ist ein Menschenrecht. Die Künstlerin Gina Disobey klagte mit ihrem Lied Missstände an und förderte Menschenrechte für Geflüchtete ein. In einem Zeitungsinterview von 2021 erzählte sie, dass sie sich zu der Zeit mit den Geflüchteten im Hungerstreik solidarisierte, dann in das Lager ging und den Menschen zuhörte, auf der Suche nach einem Weg, ihre Solidarität laut werden zu lassen. Griff sie zum Lied. Ich bin ein Mensch, fühle mich wie in einer Falle und meine Zeit vergeht. Sag mir, warum ich immer noch kämpfen muss. Was ist ein Leben ohne Menschenrechte? Ich habe kein Verbrechen begangen. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Asyl zu ersuchen ist kein Verbrechen, es ist ein Menschenrecht. Der Weg, den Gina Disobey beschreibt, Betroffenen zuhören, O-Töne sammeln, Solidarität laut werden lassen, gefällt uns. Wir denken, es ist ein guter Weg, wo es wenig Auswege gibt. Auch wir Frauen der Hörbar und der interkulturellen Hammer-Interviews versuchen, ihn zu gehen. Kommen Sie mit? Unsere Solidarität mit dieser Sendung gilt insbesondere den Frauen in der Region Iran und Afghanistan. Ihre Rechte als Menschen und als Frauen scheinen nicht zu gelten. Angst und Gefahr sind ihre täglichen Begleiter. UN Women berichtet von 400 bis 500 Femiziden pro Jahr im Iran, also bewussten Morden an Frauen, sehr oft bei Angehörigen. Wir fragen uns, wie können wir auch hier in Deutschland, in Hamm und Umgebung solidarisch aktiv werden? Frauen wie Sarah aus dem Iran, Miriam, Tina und Atefe aus Afghanistan leben in Hamm und sollen heute hier zu Wort kommen. Atefe kam 1993, Sarah und Miriam sind 2015 nach Deutschland und schließlich nach Hamm gekommen. In langen Interviews haben uns Miriam, Atefe und Sarah, die übrigens auch andere Namen tragen könnten, aus ihrem Leben erzählt. Hier in dieser Sendung erzählen wir in einigen Audioauszügen. Es ist ein Versuch. Vielleicht können wir beim Zuhören, zumindest für einige Minuten, die ungeheure Spanne der Veränderungen in einem Menschenleben vor der Flucht und nach der Flucht mitfühlen. Miriam und ihre ganze Familie flohen vor brutalen Angriffen der Taliban aus ihrem ländlichen Zuhause in den Bergen Afghanistans. Mehrmals musste Miriam die schrecklichen Erinnerungen vor Gericht erzählen, denn in Deutschland wurde ihre Asylanträge mehrmals abgelehnt. Die Schwierigkeit von unserem Leben habe ich niemand erzählt, außer als wir in Deutschland gekommen im Gericht. Ja. Ich war immer zu Hause. Ich konnte nicht zur Schule gehen. Die Frauen in unserem Dorf mussten immer zu Hause bleiben. Wenn wollte zum Beispiel mit einer Freundin treffen musste, müssen wir von da oben, vom Dach. Die Wohnungen hat immer beides zusammen. Zum Beispiel unser Haus und meine Freundin und so. Wir gehen da oben und dann meine Freundin kommt da und dann zusammen sprechen, spielen und so. Ich war da draußen, aber ich musste mit einem Mann da draußen gehen. Die Lebensmittel und so dürfen wir nicht kaufen, weil die Männer kauft alles und dann nur für die Kleidung, wenn wir möchten kaufen oder etwas persönliche Sache. Ja, musste mit einem Mann gehen und so. Unsere Onkel war Lehrer. Ich und meine Cousine und meine Schwester, beide Schwestern, wir haben alles zu Hause gelernt. Ja, weil meine Bruder und meine Cousin und so durften zur Schule gehen, aber in unserem Dorf, die alle Eltern hatten eine Schule gebaut für die Junge, die konnten zur Schule gehen, aber dreimal hat die Taliban alles kaputt gemacht. Ja, alles kaputt gemacht und dann hatte mein Onkel uns zu Hause unterrichtet. Und in Dorf ist anders als Stadt. Je mehr die Frauen, zum Beispiel die Mädchen in ein Dorf groß geworden, das Leben wird schwierig. Zum Beispiel, wenn die wollen diese Mädchen haben, das musste haben. Dann ein Tag, wir haben einen Brief bekommen. Das musste unsere Männer, zum Beispiel mein Vater sollte die drei Schwager sonst die Taliban abgeben. Und die haben schon in unser Haus gekommen, dann. Ja, das habe ich im Gericht erzählt. Meine Kindheit kann ich gerne erinnern, aber als ich groß geworden, nein. Und ganze Familie, wir hatten alle gleiche Geschichte und wir haben alles negativ bekommen. Nach 2 Jahren, wir haben aus einer Rechtsanwaltin genommen, und dann wieder Klage gemacht. Haben wir wieder ein Interview gemacht. Mhm. Ja, dann. Ich hatte auch Angst, dieses Mal eine negativ bekommen. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich positiv bekommen. Und ja, die andere Familie hat alles negativ. Ja, zuerst meine Eltern hatten gesagt, wie können wir in diesem Land leben? Wir haben keine Bekannte, keine zum Beispiel, niemand uns kennt. Zuerst war ich sehr glücklich, dass ich kann einfach wie eine Schülerin oder Schüler, das kann ich auch mit Menschen umgehen. Das war sehr für mich interessant. Wenn man Termine hat, man sollte selber gehen. Das war sehr interessant. Man konnte eine eigene Termine haben. Wirklich. Ja, die sind alle freundlich, aber manche Leute, die gucken sehr komisch mich wegen meiner Wunde und so. Aber ich kann gut klarkommen, ja. Der Verein hat mir gut gefallen. Ich finde, dass ich konnte so viele Menschen in Hamm kennenlernen. Ich finde es sehr interessant und ich wollte weiterarbeiten und ich wollte nie verlassen. Ich sage ehrlich, wenn ich in andere Stadt gehe, ich trage keine Kopftuch. Ich wollte auch nicht in Hamm tragen, aber es gibt die afghanische Leute, die sind anders, die denken wie Afghanistan. als ich im Verein arbeite. Und dann diese Leute hatten gesagt, das ist nicht nötig, dass eine Frau bei vielen Männern arbeitet. Warum die Frau soll bei Männern arbeiten? Mit beinahe amüsiertem Interesse und großer Offenheit erlebt Mariam Freiheit und Eigenverantwortung in einer demokratischen Gesellschaft. In diesem Jahr, 2025, wird sie ihren Abschluss als Pflegefachkraft in Deutschland machen. Und allen Erinnerungen zum Trost hat sie sehr schnell eine Gelegenheit, sich gesellschaftlich zu engagieren, ergriffen. Und sie ist nicht alleine. Ein Artikel von Human Rights Watch zum 1. Oktober 2022, dem Bombenattentat auf Schülerinnen in Kabul, trägt die Überschrift »Widerstand bedeutet Frauen in Afghanistan«. Und auch hier in Hamm sind es Frauen aus Afghanistan, die unter dem Schock des Attentats auf die Schülerinnen eine Mahnwache auf dem Willy-Brandt-Platz am Bahnhof organisieren. Tina spricht mutig die Einführungsworte. Zielscheibe dieses Attentats waren Schülerinnen, die sich im Selbststudium auf die Eintrittsprüfung für die Uni vorbereitet hatten. Was wir hier auf dieser Demo anklagen, ist, dass die Taliban allen Mädchen die weiterführende Schulausbildung verbieten. Denn die Taliban selbst fürchten die Bildung. So haben sie dieses Chaos in unserem Land angerichtet. Warum sonst zielen ihre Angriffe gerade auf Menschen, die in Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen lernen und lehren? Wir sind hier versammelt, um Frieden für unser Land zu fordern. آزاد و آزاد و آزاد باشن دین مذهب و سیاست دستبند به هیچ دستی نزند فریاد فریاد فریاد از بیداد به امید آزادی تمام زنان در بند سیاست I hope for a world free of war and free of pain with kids joyous and light-hearted people who don't worry about starving people who are free, free and free. I hope for a world in which no faith, no religion and no politics may handcuff any hands. A loud cry, cry, cry against injustice. May all the women changed by politics be freed. Ich hoffe auf eine Welt ohne Krieg und ohne Schmerz, mit Kindern, die fröhlich und beschwert sind, Menschen, die sich keine Sorgen machen, zu verhungern, Menschen, die frei, frei, frei sind. Ich hoffe auf eine Welt, in der keine Glaube, keine Religion und keine Politik Hände fesseln. Ein lauter Schrei, Schrei, Schrei gegen die Ungerechtigkeit. Mögen alle Frauen, die die Politik in Ketten gelegt hat, befreit werden. Hörbar, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Sarah floh vor religiöser Verfolgung aus ihrem Heimatland, Iran. Mit ihren beiden Söhnen überquerte sie gefährliche Grenzen und erlebte Schlimmes. Doch Sarah erzählt gerne von den positiven Momenten. Und in Deutschland hat Polizei mit mir gesprochen, warum dein Heimatland verlassen. Und ich habe gesagt, ich bin christlich und vor christlich muss verlassen. Und eine Tage geblieben in dem Polizeiamt. Und der Polizeiamt hat gesagt, herzlich willkommen in Deutschland. Das ist eine schöne Erinnerung, weil Polizei lachen und sehr nette Polizei in der Stadt Bayern. Ja, in Deutschland, wow, ich habe viele Überraschungen. Wir freuen uns mit Sarah, dass sie hier ist. Seit kurzem übrigens als unsere deutsche Mitbürgerin. Und wir freuen uns, mit ihr zu lachen. Vielleicht helfen ihr ja diese guten Erinnerungen, die schlechten erneut wegzuwischen und die Spuren einer Angst, die Lebenserfahrungen von brutaler persönlicher und gesellschaftlicher Diskriminierung als Frau hinterlassen haben. Ja, und meine Kinder, mein großer Sohn war 16 Jahre alt und mein kleiner Sohn 13 Jahre alt. Mein Mann leider hat gesagt, kann nicht helfen. Ja, kannst du verlassen. Und ich habe plötzlich verlassen. Und ich war viele Depressionen und viele Stress für mein Heimatland. Warum? Ich kann nicht bleiben in meinem Heimatland. Nur Religion? Religion ist mein Herz, in meinem Kopf. Ja, ich muss entscheiden, welche Religion. Ich habe einmal heiratet mit einem anderen Mann. Und 6 Monate geblieben mit anderen Mann und Mann ist immer mehr schlagen. Und ich bin schwanger. Und ich habe mit anderen sprechen und hat gesagt, du musst bleiben mit deinem Mann, da er hat eine Kinder in dir. Und meine Kinder geboren und leider gestorben. Baby 15 Tage geblieben und gestorben. Und nächste 5 Jahre ich habe geschieden. Ja, und 10 Jahre oder 12 Jahre zu Hause bleiben. Und keine Kontakt mit allen Leuten. Meine große Bruder zu Hause immer für mich sagen, muss zu Hause immer bleiben, kann nicht arbeiten raus. Meine Bücher alle wegmachen, alle kaputt und darf nicht Schule gehen. Warum? Warum? Ohne Grund. Ich kann nicht, darf nicht raus, immer zu Hause bleiben, immer zu Hause bleiben. Ja, zum Beispiel verkaufen. Ich muss schreiben und mit meiner Mutter für mir kaufen. Darf nicht sprechen, darf nicht entscheiden, darf nicht sagen. Und immer in meinem Mund ist geschlossen. Mit meiner Mutter nicht so gut spreche mit mir, weil meine Mutter mehr interessiert für Sohn. Und immer in meinem Kopf bleiben, leider. Aber nächste 10 Jahre, ich habe gelernt mit meinem Mann, neuen Mann. Mhm. Und er hat sehr gut mit mir gesprochen und hat gesagt, okay, 12. Klasse fertig und arbeiten im Salon. Das ist zweite Chance. Nein, nicht zurück, nein. Ich muss bleiben in Deutschland. Jeden Tag ich neue Pläne, jeden Tag neue und Fragen mit alle Leute. Ich weiß, ich habe keine Angst, aber früher ja, viel Angst. Vor ungefähr 6 Jahre gekommen in Hamm, ein großer Saal, und alle auf dem Boden schlafen. Ja, und mit meinem großen Sohn hat gesagt, Mama, das ist viele Leute ist da und vor Schlafen Probleme und leider kein Badzimmer, muss mit dem Bus jeden Tag viele Leute. Ja, war nicht gut. Aber ich habe geblieben in Deutschland und ich habe gesehen, viele Frauen arbeiten und gleiche Mann, Frauen arbeiten und sprechen mit allen Amt. Und ja, viele sehr schön. Ich denke, meine Meinung muss, Frau muss, hat Freiheit. Warum? Das ist ein Mensch. Alle raus arbeiten. She was female, Kurdish, belonging to the Sunni religious minority, had an accent when speaking Farsi. She was also using public transportation and not her private car. Sie war allein. Sie sprach mit Akzent. Sie war in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, nicht in ihrem Privatauto. Sie war eine Frau, eine Kurdin, und vor allem, sie wehrte sich und widersprach der Polizei. Sie schlugen sie so oft auf den Kopf, dass sie in Koma flieh und wenigen Tagen später in einem Krankenhaus starb. And died in a hospital a couple of days later. Dies ist der Anfang einer Radiosendung vom Dezember 2022, die eine internationale Gruppe junger Journalistinnen des bundesweiten Netzwerks Medienvielfalt produziert hat. Im September 2022 war eine junge Frau, Gina Mahsa Amini, in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei wegen inkorrekten Tragens des Hijab, des Schleiers, brutal zusammengeschlagen worden und gestorben. Die Nachricht flog durch die sozialen Netzwerke und war wie der besagte Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen bringt. Revolutionäre Proteste folgten im Land und international unter dem Aufschrei Frau, Leben, Freiheit, Jin, Jian, Azadi. Ein Protestruf, der in der kurdischen Frauenbewegung wurzelt und für die Befreiung der Gesellschaft durch die Frauen steht. Jin, Jian, Azadi is what the protesters are chanting. It means woman, life, freedom. In der hier zitierten Radiosendung kommen junge Menschen aus den revolutionären Protesten im Iran zu Wort, und zwar in ihren eigenen, aktuellen Zitaten aus den sozialen Netzwerken. Und ebenso solidarische Stimmen aus der deutschen und internationalen Diaspora, zum Beispiel bei Demonstrationen und Kundgebungen. I would like to say to Deutschland and all the European countries to stop supporting Islamic Republic. We aim that they don't support them and they start firing all the ambassadors from European countries, especially Germany, because we know that they have a very, very good connection with our government. Just because of their profit, they stay silent. Sie fordern, wie hier im Zitat aus der Sendung, Taten statt Worte von Politikern in Deutschland und Europa. Und vor allem ein klares Stopp von allen wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen mit dem iranischen Regime als klare Antwort auf die Menschenrechtsverletzungen im Land. Den massenhaften Verhaftungen von jungen Menschen folgten Hinrichtungen in allen Gefängnissen des Landes. Auch das Gefängnis in Ahvaz, der Heimatstadt von Sahra, wird in diesem Kontext genannt. Die Journalistin Mahtab Mahbub schreibt 2023 zum Ende eines Online-Artikels unter dem Titel »Lasst nicht zu, dass sie uns umbringen. Stoppt die Hinrichtungen im Iran.« Aber ihre Botschaft wird von einer großen Anzahl Menschen innerhalb und außerhalb Iranes unterstützt. Je weniger das iranische Regime und die sogenannten internationale Gemeinschaft die Stimmen der Opfer und ihren Familien hören wollen, desto mehr ist es an uns, unsere Stimme für die Frauen, für das Leben und für die Freiheit zu erheben. Auch die mexikanische Künstlerin Vivir Quintana hat dies im Lied getan. Das Lied Ohne Angst ist seit 2020 mit den Protesten der Frauen um die Welt gegangen und in viele Sprachen übersetzt. Denn seine Forderungen nach Gerechtigkeit, nach Leben und Freiheit und nach Einhaltung der Menschenrechte für alle Frauen ist weltweit akut. Die eindringliche deutsche Fassung verdanken wir dem Duo Kopoti aus Münster. In den mehr als 2 Jahren seit der Übernahme der Kontrolle über Afghanistan im August 2021 haben die Taliban einen unerbittlichen und allumfassenden Angriff auf die Menschenrechte von Frauen und Mädchen unternommen und praktisch jeden Aspekt dieser Rechte verletzt. So schreibt Heather Barr von der Frauenrechtsabteilung bei Human Rights Watch in einem Artikel vom Februar 2024. Und sie schlussfolgert ähnlich wie die eben zitierten AktivistInnen der Frau-Leben-Freiheit-Kundgebung, dass wir nicht umhinkommen, Stellung zu beziehen. Denn wenn Taliban-Führer in Privatjets fliegen können, ihnen bei diplomatischen Besuchen der rote Teppich ausgerollt wird, sie Botschaften leiten dürfen und für Geschäftsabschlüsse umworben werden, während sie weiterhin die umfassendsten Frauenrechtsverletzungen der Welt begehen, dann ist dies ein klares Zeichen dafür, wie wenig die Rechte von Frauen, egal wo, zählen. Aber wenn ich aufstehe und du aufstehst, dann stehen alle auf, sagt unsere Mitbürgerin Atefe Inham. Hörbar, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Das Interview mit Atife ist im Herbst 2022 unter dem direkten Eindruck des Bombenattentats auf die Schülerinnen in Kabul entstanden. Die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und die schockierenden Nachrichten und Bilder der Zeit stehen Atife vor Augen, während sie spricht. Atife hat das Mikro geradezu gesucht und sie hat eine Nachricht, die gehört sein will. Stopp mit den Waffenlieferungen, Bildung statt Waffen. Wenn ich aufstehe und du aufstehst, dann stehen alle auf. Zindabad, Ittihad, و درود بر شهدای پاک کشور. Hallo, mein Name ist Atifi, ich komme aus Afghanistan. Seit 1993 bin ich hier und ich freue mich. Ja, ich komme aus der Stadt Herat und habe ich zwei Schwestern und drei Brüder. Und bin ich auch in Herat zur Schule gegangen bis zum Abitur. Und danach habe ich diese große Prüfung gemacht und nach Kabul zum Weiterbildung geflogen und dort in Fakultät Jura-Studium mit viel Freude und große Ziele habe ich das angefangen. Und nach dem dritten Semester bin ich verletzt geworden, weil viel Rakete kam dort und viele haben in diesem Tag gestorben, getötet worden, verletzt worden und ich bin auch verletzt geworden und dann habe ich verlassen meine Wünsche, meine Ziele, alles was ich wollte. Ich habe alles verlassen und wieder nach Herat gekommen. Und das brauchte ich viel Zeit, dass ich wieder gesund werde. Und dann habe ich für Kindererziehung eine Ausbildung gemacht. Das war ein Seminar, das ist 6 Monate. Und viele haben wir verloren. Die haben auch getötet worden durch diese Granate und durch diese Bombe, durch diese Kugel. Meine Schwester ist auch verletzt geworden. Und mein Mann ist auch gestorben. Und dann musste ich meine Heimat verlassen. Dort war noch schlimmer für mich. Ich habe 4 Kinder, keine Verwandte waren dort. Meine Mama ist zu mir gekommen zum Hilfe und hat mich Passport besorgt und alle Sachen. Und dann ich mit meiner Mama nach Iran gefahren und dann nach Deutschland gekommen. Ja, und immer war ich in dieser Hoffnung, ja, nächstes Jahr, ich höre eine gute Nachricht, dass alles wird besser geworden und so, wir können zurückfahren. Und immer wollten gerne diese Botschaft, diese Nachricht bekommen und hören, aber bis jetzt keine gute Nachricht. Und immer ich frage an mich, warum so ist, warum bleibt bis heute so und Tag für Tag wird schlimmer. Und was kann man sagen davon und wo ist diese Antwort? Ich möchte gerne diese Antwort wissen, warum die Lage, nicht nur Afghanistan, die anderen Länder wie Afghanistan, die sind auch immer im Katastrophe und die sind nicht ruhig. Und warum wir sind hier? Aber manchmal, ich denke, diese Antwort steht in die Hände von mächtiger Politiker, weil die schicken Raketen zu uns, Beispiel. Die schicken Waffen, die haben Waffenindustrie und die verkaufen auf uns. Bruder gegen Bruder kämpfen. Und das ist wirklich Weltkatastrophe. Und Tag für Tag diese Katastrophe verbreitet sich. Die Erde ist belastet geworden, unsere Natur ist belastet geworden. Durch alle Unsinnsachen, dass die mächtiger Politiker machen. Wir brauchen keine Paradiesgeschichte von uns erzählen. Wir brauchen Wissen, dass heutige Leben besser werden, heutige Welt besser werden kann. Wir, die, alle Menschen von dritten Ländern, die brauchen Wissen, aber die lassen nicht, dass die Menschen Wissen sich gebildet machen oder Bildung machen. Und das ist Unrecht. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Freiheit, Demokratie, wir brauchen Menschenrecht. Und wir laut sagen, stopp, wir brauchen diese Unterstützung, statt Waffen zu uns schicken. ایا هیت سوزان نتر از آه زمانه رزم تو قشنگ است به فریاد زنانه. Mit diesem Audiozitat möchten wir auf eine Gruppe junger Frauen in Afghanistan aufmerksam machen. In unserem Schlafzimmer gefangen, sterben wir einen langsamen Tod. 11 Mädchen, die nur darum bitten, studieren zu dürfen, zu reisen, ihren Haaren im Wind freizulassen und von all den Reichtümern dieser Welt ein Fahrrad zu besitzen. Ist das zu viel verlangt? So heißt es in den Untertiteln des Videotrailers, den wir hier zitieren. Aber die jungen Frauen zwischen 15 und 23 wehren sich gegen das Todesurteil, das die Taliban gegen alle Frauen verhängt hat. Und zwar, wie sie es auf der Insta-Seite auch nennen, kämpfen sie mit dem Stift statt mit der Waffe. Hashtag the pen instead of the gun. Sie schreiben, zeichnen, malen. Und sie bieten eine Ausstellung und Performance unter dem Titel I Cash, If Only, Wenn Nur, an. Der Trailer wirbt für das Künstlerinnenkollektiv mit folgendem Aufruf. Wir wollen, dass unsere Stimme in der Welt gehört werden. Wenn Sie in der Meinung sind, dass Sie unsere Ausstellung und Performance beherbergen könnten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir warten darauf, von Ihnen zu hören. Das Projekt wird vollständig durch öffentliche Spende finanziert. Sie können auch hier auf der Webseite für unser Projekt spenden. Diese Initiative von jungen Frauen ist eine von vielen, die wir und sie und wir alle im Internet finden können und unterstützen können, wenn es darum geht, wie wir unsere Solidarität mit den Frauen in Afghanistan und im Iran verwirklichen können. Und auch in Hamm und Umgebung gibt es Gruppen und Vereine, die in direktem Kontakt mit Frauengruppen im Iran und Afghanistan stehen. Wenn ich aufstehe und du aufstehst, denn stehen alle auf. Hörbar. Hörbar. Wir Frauen der Hörbar, Jivin Jolie, Marian und Claudia, sagen jetzt Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören zu Hörbar am Dienstag, den 26. August um 21 Uhr im Bürgerfunk auf der Lippewelle. Diese Sendung und unsere heutige Playlist werden Sie bald über die Webseiten von Fuge, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Danke fürs Zuhören. Es ist an uns, unsere Stimme für das Leben, für die Frauen und für die Freiheit zu erheben. Auch die Künstlerin Chivoniso Maraire aus Simbabwe hat dies im Lied getan. Und in diesem Leben wird die wahre Geschichte meinen Kindern vorenthalten, die Illusion regiert. Und wir suchen immer noch Antworten in den Lügen der Politiker.